Aus Anlass des 20. Jahrestages der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und des 72. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas wurde am 10. Oktober in der mongolischen Provinz Darhan-ol eine Ausstellung der Blume Kim Jong-il eröffnet. An der Ausstellungshalle waren Fotos vom edlen Leben der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihren Verdiensten und von der revolutionären Tätigkeit des verehrten Genossen Kim Jong-un sowie ihre unvergänglichen Klassenwerke, hunderte aufgeblühte Kim Jong-ilien und die Bücher über die stolze Realität der DVRK zur Schau gestellt. An der Eröffnungsfeier nahmen teil die Persönlichkeiten verschiedener Einheiten und die Massen in der Mongolei, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK in diesem Land, die Botschaftsangehörigen und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche. Es gab die Reden. Anschließend sahen sich die Teilnehmer eine künstlerische Darbietung an.